Abschnitt 197 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Olrin krank. Da war mal ein König, Wayne, und der Herrn Tochter hat. Und der Herrn Glasen Bachmarkenladen und hat sagt, der da überlopen kon ahnto fallen, der schuld sin Tochter ton Frau hem. Da ist der auch ein, der macht der Königstochter so gern liegen, der fragt der König, ob er sin Tochter nicht haben schall. Ja, sagt der König, wenn er da über den Bach loben kann, ahn da der fallt, dann schall er erheben. Da sagt der Königstochter, denn will sie da mit ihm überlopen und will ihm heulen, wenn er war fallen schuld. Da lobt sie da mitten an der Över, und als sie da mitten ob sind, da glitt der Königstochter oben und fahlt, und der Glasbach, der dreht sich oben und sie schütterinnen da. Und der Brögam, der kann nicht sehen, wo sein Dörr kam ist, denn der Bach hat sich liegt wer tot da. Da jammert und weint er so viel, und der König ist auch so traurig, und der de Bach da wird er wegbrechen und meint, er will er wieder gut kriegen. Also könnte es den nicht finden, wer sein Dahl fallen ist. In der Tüsken ist der Königstochter ganz deep in den Grund in eine große Höhle kam. Da kommt er dann einem Kehl mit einem langen, grauen Bart zum Möd und er sagt, wenn sie die Macht beisen will und all dem, was er befehlt, dann soll sie leben bleiben, anders will er umbringen. Dort hat sie all, was er sagt. Smorgens, den kriegt er sin Leder ut de Task und legt er an de Bach und sticht er mit ton Bach an ut. Und dann lugt er de Leder na sich im Hoch mit sich in ab. Und dann muss sie sin Ecken kaken und sin Bett machen und all sin Arbeit tun. Und dann, wenn er wieder in Hus kommt, dann bringt er all Täten Hüppen Gold und Silber mit. Als er halb viel Jahren wie im Wesen ist und halb ganz alt worden ist, da hält er Frau Mansroth und sie mit ihm allen Krankheiten. Da ist er auch ins Einmal ut. Da magt er ihm sein Bärt und wasst sein Schöckels. Und da magt er die Dürren und Fensters all dich tau. Und da ist er so ein Schufwesen, was Lichterin schien hat. Da lässt er haben. Als der Allrein krank da wiederkommt, da klopft er an sin Dörr und rappt, Frau Mansroth, do mit Dörr aben. Nee, sagt sie, ich do die Allrein krank Dörr nicht aben. Da sagt er, hier sta ich arme Rein krank, ob mein Söwentein Beinen lang, ob mein ein vergüllen Fout. Frau Mansroth, wask mein Schöttels. Ich hab den Schöttels all wuschken, sagt sie. Da sagt er wieder, hier sta ich arme Rein krank, ob mein Söwentein Beinen lang, ob mein ein vergüllen Fout. Frau Mansroth, mag mit Bärd. Ich hab den Bärd an Markt, sagt sie. Da sagt er wieder, hier sta ich arme Rein krank, ob mein Söwentein Beinen lang, ob mein ein vergüllen Fout. Frau Mansroth, do mit Dörr oben. Da löbt er all rund um sin Husto und süd, dat de Lütsche Lug da oben is. Da denkt er, du schaust doch in tausend, wat sie da wohl magt, warum dat sie mit Dörr wohl ne open down will. Du will er da Dörr kicken und kann den Kopf da ne Dörr kriegen von sin langen Bart. Da steckt er sin Bart da erst durch de Lug und als er de da ein Dörr hat, da geht Frau Mansroth bi und schuf de Lug grad tau. Mit dem Band, das sie da anbunden hat, und der Bart blieb darin fast selten. Da fangt er jämmerlich an zu kriegen, da deit ihm so sehr, und da bitte er, sie machen wir da loslagen. Da sagt sie, er nicht, als bitte er der Leder deit, wo er mit dem Bach ruht sticht. Da mache Willen oder nicht, er möchte sagen, wo der Leder ist. Da bindt sie den ganzen langen Band da an der Schuf, und du lächst dir die Leder an und sticht zum Bache ruht. Und als sie borben ist, da lugt sie die Schuf oben. Da geht sie nach ihr Vater hin und vertellt, wo dat er allgarn ist. Da freit der König sich so und der Bräugermeister auch noch. Und da geht sie hin und greift den Bach ab und findet den alten Ringkrank mit Asien, Gold und Silber drin. Da lässt der König den alten Ringkrank dort machen und Asien, Silber und Gold nimmt er mit. Da kriegt die Königstochter den alten Bräugam noch tun machen und sie lebt recht vergnügt und herrlich und in Freuden. Ende von Abschnitt 197.